Juliska, die Juliska aus Budapest. Die hat ein Herz voll Paprika, das keinem Ruhe lässt. Und wenn die kleine Juliska am Abend schlafen geht, dann hat sie mit Allotria uns glatt den Kopf verdreht. Jei, jei, Mama, was die alles kann, die zieht genau wie ein Magnet die Männerkerzen an. Jei, jei, Mama, was die alles macht, erst macht sie uns total verrückt, dann sagt sie gute Nacht. Juliska, die Juliska aus Budapest, das ist ein Mädel, die halt ich mir fest und trinkt mit ihr Tokaier, bis sie sich mal küssen lässt. Yeah!